Zeit, Bitch, und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch. Ich hab keine Zeit, Bitch, und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch. Ich hab keine Zeit, Bitch, und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch. Ich hab keine Zeit, Bitch, und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. James schenkt einen Sektenführer, yeah, mir folgt der Mob. Ich rap nur hohe Frequenzen, denn ich wasch damit dein Kopf. Ich esse nix außer hohes Fleisch und Blut. Du suchst die Namen deiner Crew in den Seiten einer Juice. Ich begeh keinen Rufmord, ich begehe nur Mord. Trete live auf und geh Stage-Scheifen per Moonsault. Deine Bitch schwängert sich zu meinen Tracks. Ich bin nicht erfolgreich, doch bin dafür perfekt. Ich komm und deine ganze Crew gibt auf. Ihr reißt höchstens Schließmuskeln mit so schwulem Sound. Ich brauch kein Scheiß Revolver, ich hab eine Tech 9 und töt gesigned Rapper noch vor Ablaufen der Deadline. Bam, bam, ich kill deinen Hinterwäldler, Freundeskreis. Bin ich taktvoll, doch schlage rhythmisch auf dich von sein. Rapper müssen bluten, denn ich hab es befohlen. Krieg nieder, Dominanten vor dem Untergrunddämon. Renn besser weg, Bitch, ich hab keine Zeit, Bitch. Und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch, ich hab keine Zeit, Bitch. Und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch, ich hab keine Zeit, Bitch. Und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch. Renn besser weg, Bitch, ich hab keine Zeit, Bitch. Und regel die Probleme im Normalfall mit Gewalt, Bitch.